Am 17. August fand in der Basketballhalle in der Chungcheongstraße in Pyongyang ein Freundschaftstreffen der Teilnehmer des 5. Internationalen Festivals zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan statt. Daran nahmen teil die Vorsitzende des Koreanischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und Vorsitzende des Komitees für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland Kim Jong-suk, ihre Stellvertreter und die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche. Zugegen waren dabei auch der Ehrenvorsitzende des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, Madhav Kumar Nepal, Parlamentarier Nepals und ehemaliger Ministerpräsident der Regierung Nepals, die gemeinsamen Vorsitzenden und die Vorsitzenden des Internationalen und der Regionalen Vorbereitungskomitees für den Kongress sowie die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und Schichten. Auf dem Treffen hielt die Vorsitzende Kim Jong-suk eine Ansprache. Sie äußerte ihre Überzeugung davon, dass das internationale Festival zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan dank des unermesslichen Hochachtungsgefühls der fortschrittlichen Völker zu einer regulären großen Zusammenkunft weiterentwickelt wird. Auf dem Treffen gab es die Darbietungen der koreanischen Künstlerinnen und Künstler. Danach verbrachten die Teilnehmer des Treffens mit verschiedenen Sport- und Vergnügungsspielen und dem Tanz schöne Stunden.